an das deutsche Volk. Die Sonne geht wieder auf über Deutschland. Das Volk ist im Erwachen. Aus jahrzehntelanger Dumpfheit und Knechtschaft erhebt es sein schlummermüdes Haupt und steht nun plötzlich wieder im hellen Licht. Wir haben mehr gelitten als je eine andere Generation. Wir jungen Deutschen wurden durch das Fegefeuer einer blutigen politischen Verfolgung gejagt. Wir haben aufrecht und trotzig die Hölle von Terror, Bedrängnis und Gefängnis durchschritten. Wir wollten nur Deutschland und nichts als Deutschland. Dafür hat man uns gedemütigt und in Fesseln geschlagen, verhöhnt und verlacht, beschimpft und verleumdet. Aber keiner von uns ist an seinem Glauben irre geworden. Wo sie uns totschweigen wollten, da sind wir lebendig geworden in Anklage und Forderung. Wo sie uns totlügen wollten, gewannen wir neue Kraft in der Wahrheit. Wo sie uns totschlagen wollten, standen wir auf und setzten uns zur Wehr. Hätten wir unsere eigene Sache verfochten, wir wären unter der Last von Schmach und Verfemung zusammengebrochen. So aber ging es um die Sache der Nation. Und wenn wir es auch am eigenen Leibe verspüren mussten, wehe mein Deutschland denen, die dich lieben, wir haben die Zähne zusammengebissen und sind weitermarschiert. Für die Ehre standen wir auf. Wir wollten es nicht mehr dulden, dass die deutsche Nation der Paria der Welt sein sollte. Für das Brot kämpften wir. Hinter uns standen Millionen hungernder Väter und Mütter und Kinder, die nach Arbeit und Leben schrien. Die Freiheit war unser Ziel und deshalb wollten wir die Ketten von Versailles, Dawes und Young sprengen. Ein kleines, unbeachtetes Häuflein von verzweifelten Menschen warf sich dem Wahnsinn entgegen und nun ist daraus eine Millionenarmee geworden. Hinter den roten Hakenkreuzfahnen marschieren die braunen Bataillone ins leuchtende Leben hinein und brechen dem neuen Deutschland die Bahn. Sie erheben ihre Hände zum Schwur und geloben feierlich, dass sie nicht ruhen und rasten wollen, bis wir wieder ein freies Volk auf freiem Boden sind. Das ist ein Appell an alle. Wir rufen, Arbeiter, Bürger, Bauern und Soldaten, reiht euch ein in unsere Reihen. Es geht um mehr als um die kleinen Dinge des Tages. Das Vaterland ist in Gefahr. Die Nation steht vor dem Abgrund. Das Volk verzweifelt. Wenn es uns nicht gelingt, die Dinge entscheidend zu wenden, dann müssen wir jede Hoffnung auf eine neue deutsche Zukunft begraben. Noch einmal drückt das Schicksal uns eine letzte Trumpfkarte in die Hand. Sie wird und muss ausgespielt werden. Wer wollte da zaudern, wenn das Vaterland ruft? Wer wollte da zurückbleiben, wenn alle marschieren? Wer wollte da den Mut verlieren, wenn ein ganzes Volk sich wieder in neuem Glauben sammelt? Steht auf und bekennt euch. Die stolzen Adler unserer sieggewohnten Standarten weisen euch den Weg. Nicht verzweifeln, kampfentschlossen her zu uns.